Kundgabe 3126. Empfangen durch Bertha Dudde 1944. Segen des Gebetes. Kommet alle zu mir. Der übrige Text der Kundgabe fehlt in der Handschrift. Nimmt durch das Gebet. Diesen nähert sich Gott auch nicht, doch jenen ist er wie ein liebender Vater, immer bereit zu helfen und alle Nöte von dem Erdenkind abzuwenden, auf dass seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die göttliche Liebe wird anerkannt durch jeden Bittruf, der zu ihr dringt. Und sie wird daher auch den Menschen beistehen, die auf seine Liebe vertrauen. Und es wird der Mensch viel erreichen bei Gott, der ihm flehend seine Bitte vorträgt. Denn Gottes Macht ist übergroß und seine Liebe lässt diese Macht zur Auswirkung kommen, so des Menschen Seele dadurch nicht gefährdet wird. Amen.